I've been in this church for 14 years. Er ist jetzt seit 14 Jahren in der Gemeinde. And the last 2 years I was gone. Letzten Jahr war ich jetzt weg. At Bible school. In der Bibelschule. And it's really good to be back. Und es ist schön, einfach für dich hier zu sein. I'm happy to see so many happy faces. Ich bin einfach glücklich, so viele glückliche Gesichter zu sehen. It's a beautiful church. Es ist eine wunderbare Gemeinde. This pulpit restored me 14 years ago. Diese Kanzel hat mich vor 14 Jahren einfach wiederhergestellt. So much grace flowing from the messages. So viel Gnade, die aus diesen Botschaften unser Leben fließt. I'll be eternally thankful for Pastor Rob and Mary. Und da bin ich einfach ewig dankbar für Pastor Rob und Mary. And what they, how God ministered through them in my life. Und wie Gott sie verwendet hat, um in ein Leben hineinzudienen. And it's a real honor and privilege just to be able to stand here and to speak. Es ist einfach eine Ehre und ein Privileg, hier zu stehen und zu sprechen. And God has put many thoughts on my heart. Und Gott hat einfach viele Gedanken in mein Herz hineingelegt. And I'll try to condense them to a few simple thoughts. Und ich versuche jetzt zu verdichten auf ein paar ganz einfache Gedanken. And I want to speak about power. Ich möchte sprechen über Kraft. Authority. Autorität. And identity. Und Identität. Because I think God is awakening something in the church all over the earth at the moment. Und ich glaube, dass Gott etwas erweckt in der Gemeinde überall auf der Welt. When Adam and Eve were in the garden, als Adam und Eva im Garten waren, God gave them dominion over the earth. Gab ihnen Gott die Herrschaft über die Erde. They were meant to rule and to reign on the planet. Es war so gedacht, dass sie regieren, dass sie herrschen würden über diesen Planeten. To extend the borders of the garden. Und dass sie die Grenzen dieses Gartens einfach erweitern würden. And Satan was on the earth. Und Satan war auch auf der Erde. And the demons. Und die Dämonen. But he had no power or authority. Er hatte aber überhaupt keine Kraft oder Autorität. He couldn't take this earth by force. Er konnte es nicht mit Gewalt sich nehmen. So he used deceit. So verwendete er einfach die Täuschung. And he lied. Und er log. And he sowed distrust into a good God. Und er hat Misstrauen gesät gegenüber einem guten Gott. May I borrow your keys again? Könnte ich nochmal deinen Schlüsselbund haben? Thank you. So these are the keys Adam and Eve had. Da sind die Schlüssel, die Adam und Eva hatten. In the Bible, they're a symbol for authority and power. In der Bibel sind sie ein Symbol für Autorität und für Kraft. And they lost them and handed them over to the devil. Sie haben sie verloren. Sie haben sie gewissermaßen dem Teufel übereignet. And we became slaves. Und so wurden wir Sklaven. So Jesus comes. So kommt Jesus. Face to face with the devil. Angesicht zu Angesicht mit dem Teufel. The devil says, "I know why you came." Der Teufel sagt, ich weiß, warum du gekommen bist. You want the keys. Du möchtest die Schlüssel haben. If you read in Luke 4, he says, they have been handed over to me. In Lukas 4 kannst du nachlesen, sie sind mir übergeben, ihre Autorität. But you can have them back, Jesus. Aber du kannst sie zurückhaben. There's a shortcut to this whole thing. Da gibt's eine kleine Abkürzung. Just fall down and worship me. Beug dich nieder und bete mich an. And that's what I wanted all along, worship. Das ist das, was ich schon immer wollte. Just worship me and take the keys. Anbetung. Bete mich an und bekommst du Schlüssel. Jesus, yeah, sorry, cannot do that. Er sagt, tut mir leid, kann ich nicht. It's not very tempting either. Ist auch keine Versuchung für mich. But what I will do, I will go to the cross. Was ich tun werde, ich werde zum Kreuz gehen. And I will reverse all the effects of the fall. Und ich werde alle Wirkungen des Kreuzes, alle Wirkungen des Falls umkehren. I will take all sin, all death, all sickness, all disease, all poverty on my body. Ich werde alle Sünden nehmen, den Tod, alles Leid, alles Elend. And I will die and I will rise up and I will rule. Ich werde sterben, ich werde wieder auferstehen und ich werde herrschen. So after this you read in Revelation 1. Und danach kannst du das nachlesen in Offenbarung Kapitel 1. Where Jesus says, I was dead and I am alive. Wo Jesus sagt, ich war tot und jetzt lebe ich. And I have the keys. Und ich habe Schlüssel. Of death and Hades. Die Schlüssel vom Tod und vom Hades. In Matthew 28 he says, all authority in heaven and on earth has been given to me. Und in Matthäus 28 sagt er, alle Autorität im Himmel und auf der Erde ist mir gegeben. Say all authority. Alle Autorität. All authority. Sagt das, alle Autorität. How much is that? Wie viel ist das? All. Alle. Wow. So when Jesus has all, wenn Jesus also alle hat, how much does the devil have? Wie viel hat der Teufel? Wow, you're good. Sehr gut. Well, you were in Bible school, huh? Er war in der Bibelschule. Keine, sagt sie, keine. Devil has zip. Teufel hat null. The only thing he can do is same thing as in the garden, lie and deceive us. Das Einzige, was er tun kann, ist das Gleiche wie im Garten, lügen und täuschen. And then we hand over authority. Und dann geben wir ihm Autorität. Because Jesus says to Peter, Jesus sagt zu Petrus, and the church, und zur Gemeinde, I will, well, let me read this so I don't get messed up here. Lesen wir das einmal, damit wir das genau klar haben. Matthew 16, 19. In Matthäus 16, Vers 19. He says, I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. Ich werde dir die Schlüssel für das Reich des Himmels geben. Church, I give you the keys back. Gemeinde, ich werde euch die Schlüssel wiedergeben. We're going back to plan A. Wir gehen zurück zum Plan A. You will rule and reign on earth. Ihr werdet wieder regieren und herrschen auf der Erde. And whatever you will bind, und was auch immer ihr bindet, will be bound in heaven. Wird auch im Himmel gebunden and whatever sein. You loose will be loosed in heaven. Und was auch immer ihr freisetzt hier, wird auch im Himmel freigesetzt sein. That is the authority I'm giving to you. Und das ist die Autorität, die ich euch gebe. That's pretty heavy. Und das ist wirklich schwerwiegend. It's like, wow, what I do affects heaven and earth. Wow, was ich tue, es hat eine Auswirkung im Himmel und auf der Erde. I have a lot of authority. Da habe ich eine Menge Autorität. Wow, you translate so good. It's a powerful man right here. So he hands over the keys. Er gibt die Schlüssel weiter. Okay. And now, of course, people ask themselves, what does that mean? Natürlich. Fragen Leute, was bedeutet das? What I will bind will be bound, what I loose will be loosed. Was ich hier binde, wird gebunden sein. Was ich freisetze, wird freigesetzt does sein. Does he speak about binding demons? Spricht davon, Dämonen zu binden? Forgiving sins. Sünde zu vergeben. Well, this verse actually needs to be translated a little bit different. Dieser Vers muss eigentlich ein bisschen anders übersetzt werden. The Greek tense here is future perfect passive. An der griechische Zeitform ist veränderte Zukunft im Passiv. Okay, so we could read it this way. Man könnte es also so übersetzen. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ich werde euch die Schlüssel des Reichs der Himmel geben. And whatever you bind on earth, und was auch immer ihr auf Erden bindet, shall have been bound in heaven. Wird im Himmel gebunden worden sein. Yes. And whatever you loose on earth, und was auch immer ihr auf Erde freisetzt, shall have been loosed in heaven. Wird im Himmel freigesetzt worden sein. So basically, what is a reality in heaven? Im Grunde genommen, was eine Realität im Himmel ist. What has been decreed up there? Was dort schon deklariert worden ist. I have the authority to release on the earth. Dazu habe ich die Autorität, es hier auf der Erde freizusetzen. The same thing you find in the Lord's Prayer. Und das Gleiche findet ihr im Gebet des Herrn. Our Father, who art in heaven, Vater, du bist im Himmel. Hallowed be your name. Geheiligt werde dein Name. Your kingdom come. Dein Reich komme. Your will be done. Dein Wille geschehe. On earth. Hier auf Erden. As it is in heaven. So wie im Himmel, so auch auf Erden. And often we pray this like from a little a begging perspective. Und oftmals beten wir so aus einer Bettlerhaltung heraus. Oh God, Gott, please, bitte doch. Do something. Mach doch was. As in heaven, on earth. So im Himmel, auch hier bitte. Or we understand it to mean, well, when Jesus comes, well, things will be really nice. Naja, also wenn Jesus kommt, dann wird es wirklich wunderschön werden. Then the kingdom will come. Dann wird das Königreich But kommen. But Jesus always speaks about kingdom here and now. Aber Jesus spricht immer über das Reich Gottes, über sein Königreich hier und jetzt. Death is not my savior. Der Tod ist nicht mein Retter. I'm not limping to heaven and it's like finally I'm dead so I can be happy. Ich humpel nicht da in Richtung Himmel, oh, endlich bin ich tot und jetzt kann ich glücklich sein. But Jesus is my savior. Jesus ist mein Retter. And he wants to restore things right here and right now. Und er möchte Dinge wiederherstellen hier und jetzt. So how you would translate his prayer is so wie man sein Gebet also übersetzen kann ist your will Dein Wille be done. Geschehe. Heaven. Himmel. Come. Komm herab. So you have authority. Du hast Autorität. This is how Jesus meant it to be. So hat es Jesus gemeint. It is a declaration. Es ist eine Deklaration. Er verkündet es einfach. It is an agreement with heaven. Es ist eine Übereinstimmung mit dem Himmel. It's like there's no sickness in heaven. Es gibt keine Krankheit im Himmel. Shall not be on earth. Und so soll sie auch nicht auf Erden sein. There's no death in heaven. Es gibt keinen Tod im Himmel. Not on earth. Also auch nicht auf Erden. There's no poverty in heaven. Es gibt keine Armut im Himmel. Shall not be on earth. Und so soll es auch nicht auf Erden sein. There's no unemployment in heaven. Es gibt keine Beschäftigungslosigkeit im Himmel. Shall not be on earth. Und so soll es auch nicht auf Erden sein. It is robbing God of worship when we're unemployed. Wenn wir nicht beschäftigt sind, dann berauben wir eigentlich Gott seiner Anbetung. Because in the Bible, work is worship. Denn in der Bibel ist das Arbeiten auch die Anbetung. I don't know where that came from. Maybe you're unemployed tonight. Vielleicht bist du nicht beschäftigt, hast keine Arbeit. Thank you, Jesus, for better and better jobs. Danke, Jesus, für immer bessere Berufe und Arbeiten, die du uns gibst. Whatever Jesus did on earth, was auch immer Jesus auf Erden getan hat, he did as a man. Er hat es getan als Mensch. You see, if he would have acted in his authority as God, wenn er gehandelt hätte in seiner Autorität als Gott, let's say he raised Lazarus from the death. Zum Beispiel hätte er vielleicht Lazarus von dem Toten auferweckt. As God. Als Gott. That's impressive. Sehr beeindruckend. But it would distance me and I would say, well, Jesus was God. Excuse me? That would distance me. Das würde für mich einfach irgendwie eine Distanz aufbauen. Ich würde sagen, na ja, Jesus ist Gott. Well, yeah, it's easy for him. Für ihn ist doch leicht. But he acted on earth as a man. Aber er handelte hier auf Erden als Mensch. And released the kingdom through faith. Und das Reich einmal freigesetzt durch Glauben. The Holy Spirit flowing through him. Indem der Heilige Geist durch ihn einfach strömte. Now there's a pretty radical paradigm shift. Das ist einfach ein Sinneswandel, ein Paradigmenwechsel, und der ist sehr radikal. Now what does that mean? Und was bedeutet das? Jesus showed me what is possible. Jesus hat mir gezeigt, was da möglich ist. If a man lives in this intimacy with the Father and the Holy Spirit. Wenn ein Mensch in dieser innigen Verbundenheit lebt mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Wow. Maybe that's why he said you will do greater works than I did. Und vielleicht ist das der Grund, warum er gesagt hat, ihr werdet größere Werke tun, als ich getan habe. If he wouldn't have said that, you know, I wouldn't be so challenged, but that's pretty challenging. Wenn er das nicht gesagt hätte, dann wäre ich vielleicht nicht herausgefordert, aber das ist eine Herausforderung für uns. And he's not intimidated, isn't it? Why, you did greater works than I. Und er ist dadurch nicht irgendwie eingeschüchtert. Oh, du hast jetzt größere Werke als ich getan. He wants us to do greater works than he did. Er möchte, dass wir größere Werke als er tun. He says it's good that I leave. Er sagt, es ist gut, dass ich hingehe. Because I will send the Holy Spirit. Denn ich werde den Heiligen Geist herabsenden. The Holy Spirit will lead you into all truth. Und der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit einführen. Now, if you would have all truth already, wenn ihr bereits alle Wahrheit gehabt hättet, he doesn't need to lead us into anything. Dann hätte er uns ja nicht in etwas hineinführen müssen. And I think today he wants to broaden our understanding. Denn ich glaube, dass er heute einfach unser Verständnis erweitern möchte. Of how much authority and power we really carry. Und darüber, wie viel Autorität und wie viel Vollmacht wir mit uns tragen. I believe that we live in a time, ich glaube, wir leben in einer Zeit, where God is awakening the church, wo Gott die Gemeinde erweckt. And I speak of the worldwide church, und da spreche ich von der weltweiten Gemeinde. Of a revelation, im Hinblick auf eine Offenbarung. Of what it means that the Holy Spirit lives inside of me. Eine Offenbarung, was es bedeutet, dass der Heilige Geist in mir, das heißt in uns lebt, jedem Einzelnen. Everything flows out of my identity. Alles strömt hervor aus meiner Identität, die ich angenommen habe. And I cannot afford to have one thought about myself in my head. Und ich kann es mir gar nicht leisten, auch nur einen Gedanken bei mir im Kopf zu haben. That God doesn't have about me. Den Gott nicht über mich hat. So repentance has become my friend. Also ist Buße mir ein Freund geworden. And if I think a thought where I think, That's not from God. Und wenn ich deine Gedanken denke, wo ich sage, wow, das ist ja eigentlich nicht von Gott. I'm sorry, Lord. Entschuldigung, Herr. I repent for believing that. Ich bereue, ich tue Buße, dass ich das geglaubt habe. What's the truth? Und was ist die Wahrheit? And then I declare it. Und dann deklariere ich sie, ich verkünde sie. And this is one of the points where I was so hungry for a revelation of his power. Das war so. Ich war so hungrig nach einer Offenbarung seiner Vollmacht. Because Paul says the kingdom is not in words but in power. Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht allein in Worten, sondern es ist in Macht. That's pretty intense. Ja, sehr intensiv. I said, I need to see this power, Lord. Ich muss diese Kraft auch sehen, Herr. And I was so hungry. I said, if you don't show me. Und ich war so hungrig. Ich habe ihm gesagt, wenn ich das nicht sehen kann, then I want to go home. Dann möchte ich nach Hause. Meaning heaven. Himmel. And he showed me. Und er hat es mir gezeigt. He's still the God of the impossible. Er ist immer noch der Gott des Unmöglichen. We're still living in biblical times. Wir leben immer noch in biblischen Zeiten. The story is still written. Die Geschichte, seine Geschichte wird immer noch geschrieben. And the best is yet to come. Und das Beste kommt noch. So, where am I? Wo bin ich? God wants us to reclaim everything the devil has stolen. Gott möchte, dass wir einfach für uns wieder in Anspruch nehmen und uns aneignen alles, was der Teufel gestohlen hat. The devil is a thief. Der Teufel ist ein Dieb. And he's a liar. Er ist ein Lügner. And we are called to plunder hell. Und wir sind dazu berufen, einfach die Hölle zu plündern. We are called to be his worst nightmare. Wir sind dazu berufen, sein schlimmster Albtraum zu sein. I want my name to be known. Ich möchte, dass mein Name bekannt ist. In hell. In der Hölle. And he knows, ooh, don't mess with this guy. Nicht mit dem sich anlegen. Yeah, that would be good news for me. Das wäre gute Nachricht. So Jesus says in Luke 10, Jesus sagt in Lukas 10, to the 70, zu den 70, I have given you authority, ich habe euch Autorität gegeben, to tread upon the serpents, auf die Schlangen zu treten, and scorpions, und die Skorpione, and over all the power of the enemy, und über all die Kraft oder die Macht des Feindes. This is the authority he's given to his disciples. Das ist die Autorität, die er seinen Jüngern gegeben hat. I want to read a few verses. Ich möchte ein paar Verse lesen. Oh, maybe we can. Yeah. You see, Jesus was full of the Holy Spirit. Jesus war voll des Heiligen Geistes. And power flowed through him. Und Kraft ging von ihm aus. So when this lady with the blood issue touched him, und als diese Frau zu ihm kam, die diesen Blutfluss hatte und ihn anrührte, it says here, power proceeded from him going forth. Und Kraft ging von ihm aus. Okay, that healed her. Und das heilte sie. Next verse. Nächster Vers. And all the multitude sought to touch him. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren. For power came forth from him. Denn es ging Kraft von ihm aus. And healed them all. Und heilte sie alle. Okay, say all. Können wir das sagen? How many did he heal? Wie viele hat er geheilt? All. Alle. That's a lot. Das sind viele. It's like all. Das sind nämlich alle. Okay, next verse. Nächster Vers. Now he calls the 12 together. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte. And he gives them power and authority over all demons and to cure diseases. Gab ihnen Kraft und Gewalt über alle Dämonen und Krankheiten zu heilen. Next verse. Nächster Vers. Okay. So they operated under Jesus' authority and power on earth. Sie handelten da unter der Autorität und der Vollmacht Jesu auf Erden. But then he said, I want you to have your power. Aber dann sagte er, ich möchte, dass ihr jetzt eure Vollmacht, eure Kraft empfangt. And he said, wait in Jerusalem. Wartet in Jerusalem, and you will receive power, und ihr werdet Kraft empfangen, when the Holy Spirit comes upon you, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, and you will be witnesses, und ihr werdet meine Zeugen sein. It's always the same verse, word in the Greek. Es ist dort immer wieder das gleiche Wort zu finden im Griechischen. Dynamis. Power. Kraft. Okay, next one. Okay. This is the story where where Peter and John they after his resurrection. Das ist die Geschichte, wo Petrus und Johannes nach seiner Auferstehung. They go to the temple. Da gehen sie zum Tempel. And there's a lame man begging. Er ist ein lahmer Mann. Er sitzt dort und er bettelt. For money. Um Geld. And Peter says, I do not have silver or gold. Und Petrus sagt, ich habe kein Gold, noch habe ich Silber. But what I have, I can give to you. Aber was ich habe, das kann ich dir geben. In the name of Jesus, stand up. Im Namen Jesus, steh auf. And then the people freak out because they know this guy. Und da sind die Leute völlig ausgerastet, denn sie haben ihn gekannt. They've seen him sitting there for years. Sie haben gesehen, wie er da für Jahre saß. I mean, what just happened? Und was ist gerade passiert? And he says, well, na? Why do you marvel at this man? Warum wundert ihr euch über diesen Menschen? Why do you fasten ye your eyes on us? A weird translation. Oder warum seid ihr so auf mich oder auf uns fixiert? As though by our own power or godliness. Was seht ihr da so unverwandt auf uns, als hätten wir es aus eigener Kraft oder Frömmigkeit? We had made him walk. Ihn wandeln lassen. So he says, of course, it's not my power. Es ist nicht meine Kraft. But it's his power in and through me. Es ist seine Kraft in und durch mich. That's a motto I have. Und das ist ein Motto, was ich habe. All of him, alles was er ist, in all and through me. In all of me and through all of me. In allem was ich bin und durch alles was ich bin. Right? What's the next verse? Oh, you have Stephen. Da haben wir Stephanus. Who was stoned? Der gesteinigt wurde. The first martyr. Er war der erste Märtyrer. And he says he was full of grace and power. Und da ist er war voll Gnade und Kraft. And he wrought great wonders and signs among the people. Und er wirkte große Wunder und Zeichen unter dem Volk. It seemed to have been the normal Christian life. Und es scheint so, als wenn das ganz normale christliche Leben war. This is one of my favorite verses. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Jesus of Nazareth. Jesus von Nazareth. How God anointed him with the Holy Spirit and with power. Wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Who went about doing good. Der umherging, Gutes tuend. And healing all. Und er heilte alle. That were oppressed of the devil. Die vom Teufel überwältigt waren. For God was with him. Denn Gott war mit ihm. It's a great revelation. Das ist eine großartige Offenbarung. That sickness is from the devil. Dass Krankheit vom Teufel kommt. And Jesus said, I have come to destroy the works of the devil. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. I will bring freedom to the captives. Ich werde die Gefangenen freisetzen. I will liberate them. Ich werde sie frei machen. I will make man whole again. Ich werde den Menschen wieder ganz machen. And being whole in the Bible. Und ihn ganz zu machen in der Bibel bedeutet body, soul, mind, finances, every aspect. Bedeutet jeden Aspekt des Lebens, seinen Körper, seinen Verstand, seine Seele, auch seine Finanzen. This is what Jesus paid for. Das ist das, wofür Jesus bezahlt hat. He did not only pay for us getting to heaven. Er hat nicht dafür bezahlt allein, dass wir dann einmal in den Himmel gelangen. But that his kingdom can be released on earth. Denn auch, dass sein Reich hier auf Erden freigesetzt werden kann. But if we do not grasp this revelation, wenn wir diese Offenbarung nicht begreifen für uns, nothing happens. Dann passiert nichts. You see, if Peter doesn't believe he has authority and power, wenn Petrus nicht glaubt, dass er Autorität und Kraft hat, this beggar will be begging, dann wird dieser Bettler da betteln, and he will say, "Sorry, I don't have any money." Tut mir leid, ich habe kein Geld. John, do you have money? Johannes, hast du Geld? Anybody money? Hat jemand Geld hier? I cannot help you. Kann dir nicht helfen. Tut mir leid. Be blessed. Sei gesegnet. And he walks away. Und dann geht er weg. If you wouldn't have believed Jesus, wenn du nicht Jesus glauben würdest, or would have seen Jesus acting, oder wenn er nicht Jesus geglaubt hätte oder ihn gesehen hätte, wie er da handelt, he wouldn't have this confidence. Dann hätte er nicht diese Zuversicht gehabt. Now I do agree that's a lot of confidence. Also ich glaube, dass das einmal mit sehr viel Zuversicht getan hat. And risk. Und es war in gewisser Weise auch ein Risiko. Right? Did he know that he would get up? Hat er gewusst, dass er wusste, dass er aufsteht? Probably. Vielleicht. When I pray for people, I do not know that I know that I know. Wenn ich für Leute bete, dann weiß ich nicht, dass ich es weiß, ob ich es weiß, dass ich es weiß. Like 2 days ago, Samuel and I, we prayed for a girl. She had Behinderung. Vor 2 Tagen haben wir mit Samuel mit über ein Mädchen gebetet, die hatte eine Behinderung. And I was kneeling there and I prayed for her leg. Ich habe da gekniet und ich habe für ihr Bein gebetet. And I felt, wow, I don't think I have the faith for this right now. Ich habe mir gedacht, wow, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Glauben dafür habe jetzt. But I go back to God and said, God, I need the faith to see this happening. Aber ich bin zu Gott zurückgegangen und habe gesagt, Gott, ich brauche diesen Glauben, damit ich einfach sehen kann, dass es auch geschieht. Next time. Beim nächsten Mal. Because I know it's on his heart. Denn ich weiß, es liegt ihm auf dem Herzen. There's a story that illustrates da, how important it is that we see how powerful we are. Da gibt's eine Geschichte, die da veranschaulicht, an der wir sehen können, wie mächtig das ist. Und wie mächtig Chris Vallotton describes it in his book Supernatural Ways of Royalty. Und da gibt's einen Mann, der beschreibt es in seinem Buch übernatürliche Königsherrschaft. And he says he has two grandchildren. Und er spricht da über seine beiden Enkelkinder. Elijah is 3 years old. Da ist der Elia, der ist 3 Jahre alt. Mesha is 5 years old. Und die Mesha oder Misha ist 5 Jahre and alt. And they're watching a program on TV. Und die schauen sich da ein Programm an im Fernsehen. About reptiles. Über Reptilien. And so after the program's over, nachdem das Programm zu Ende ist, the girl says, "Hey, you want to play crocodiles and lizards?" Sagt das Mädchen, schlägt vor, du, sollen wir nicht was spielen, zum Beispiel Krokodile und Eidechsen? He says, okay. Ja, super. And he says, okay, I'm the crocodile. Ich bin das Krokodil. And you're the lizard. Und du bist die Eidechse. He says, okay. Na ja, okay. And they start wrestling. So fangen sie an, sie ringen miteinander. And although he's smaller and younger, he's stronger than her. Er ist kleiner, er ist jünger, aber er ist trotzdem stärker als sie. So he pins her down on the mattress. Und sie hat sie dann sehr schnell auf der Matratze platt liegen. No, you cannot do that. Nee, das geht nicht. And he's like, well, why? Warum? Well, you're the lizard. Du bist die Eidechse. And he's like, okay. Okay. What do lizards do? Was machen die Eidechsen? And they go with their tongue like, sie machen das mit der Zunge drum. He's like, okay. So he does it. Er macht es. And they wrestle again. Sie ringen da wieder. And she has him on the ground. Und sie hat ihn da auf dem Boden. And he tries to knock her off. Er versucht sie da abzuschütteln. He says, no, you cannot do that. Nein, das geht nicht. You're the lizard. Du bist die Eidechse. You can only use your tongue. Du kannst nur deine Zunge verwenden. He's like, okay. So after 10 minutes, he says, Daddy. Nach 10 Minuten sagt er, Papi. I don't want to play this game anymore. Ich mag das nicht mehr spielen hier. It's no fun. Macht keinen Spaß. And it's exactly what the devil is trying to do. Und das ist genau das, was der Teufel versucht. He's like, I'm the crocodile and you're the lizard. Er versucht uns einzuflößen. Er sei das Krokodil und power, wir sind die Eidechsen. And you have no power. Er versucht uns einzuflößen. Er hätte die Kraft, wir hätten keine. It's exactly the opposite. Aber es ist genau umgekehrt. I mean, that's the one thing I need to know about the devil, that he has no power. Das eine, was er wissen muss über den Teufel, er hat keine Kraft und keine Macht. So, how we respond to our environment according to the way we see ourselves. Wir reagieren auf unsere Umgebung in Art und Weise, wie wir uns selbst sehen. The lens we see through determines. Die Linse, durch die wir da schauen, die bestimmt, if I believe I have authority, wenn ich glaube, dass ich Autorität habe, I will act that way. Dann werde ich auch so handeln. Otherwise, I will do nothing. Wenn nicht, dann werde ich nichts tun. Yeah, think of Gideon. Denkt einmal über Gideon nach. Gideon, he was hiding away in a wine press or something like that. Gideon verbarg sich da in einer Weinpresse. Or he was Weizen gedroschen. Und er hat dort in dieser Kälte Weizen gedroschen. And so the angel of the Lord comes. Da kommt der Engel des Herrn zu ihm. And he says, Gideon, you're a mighty man of valor. Du mächtiger Mann voll Kraft. He's like, wow. Wow. He hasn't done one thing. Er hat ja noch gar nichts gemacht. And he's a mighty man of valor. Und ist ein mächtiger, voll Kraft. He's a hero. Ein Held. And he says, well, Lord, You know, I am the youngest in my family. Herr, ich bin der Jüngste. And my tribe is the smallest in Israel. Und mein Stamm ist der kleinste in ganz Israel. And God says, I see something totally different. Aber ich sehe was ganz anderes, sagt I der see Herr. You are a mighty man of valor. Ich sehe, dass du einfach ein ganz mächtiger bist, voll Macht. And that's why it's so important that we see ourselves how God sees us. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht. Because we will grow into it. Denn da werden wir hineinwachsen. You're powerful. Du bist mächtig. You are wise. Du bist weise. You're clever. Du bist sehr clever. You have the mind of Christ. Du hast die Gesinnung Christi. You are loved. Du bist geliebt. You're saved. Du bist errettet. You're the righteousness of Jesus. Du bist die Gerechtigkeit Jesu. You're in Jesus. Du bist in Christus. You have all the blessings of heaven. Du hast all die himmlischen Segnungen. There's not one good thing God withholds. Da gibt's nicht eine gute Sache, die Gott zurückhält. Speak that over yourself and you'll be really happy really soon. Sprich das über dich selbst aus und du wirst sofort einfach sehr glücklich sein. I really do that. Das mache ich wirklich. I get up in the morning and I walk in circles and I tell myself who I am. Ich gehe in der Früh, stehe ich auf und dann gehe ich so ein paar Kreise und dann sage ich mir, wer ich bin in Christus. And who he is. Und wer er ist. I cannot afford to have one thought in my head that is not in his. Ich kann mir es überhaupt nicht leisten, dass ich einen Gedanken in meinem Kopf habe, der nicht in seinem Gedanken ist. The same thing with Mose. Das gleiche mit Mose. Hey Mose. Mose. I have a great calling for your life. Ich habe eine große Berufung für dich. You shall save Israel. Du sollst die Nation Israel out of the number one world power. Aus der Nummer 1 Weltmacht von damals retten. I was like, Lord. Herr. I'm 8 years old. Ich bin 8 Jahre alt. 80. 80. And I've been herding the sheep for 40 years. Und seit 40 Jahren hüte ich jetzt die Schafe. I think you're at the wrong address. Ich glaube, es ist die falsche Adresse. I'm inadequate. Ich bin dafür gar nicht geeignet. Yeah, find some younger, stronger guy. Such dir jemand anders, jemand jüngeren, jemand stärkeren. And God doesn't even respond to what he says. Und Gott reagiert nicht einmal drauf, auf das, was er sagt. The only thing he says is, das Einzige, was er sagt, ist, surely I am with you. Ganz sicher bin ich bei dir. Same thing he said to Gideon. Das gleiche, was er zu Gideon sagte. I am with you. Ich bin bei dir. See, that's the only thing that matters. Das ist das Einzige, was zählt. Is God with us? Gott bei uns. And that was settled long time ago. Und der Rest ist schon längst erledigt. God is with you. Gott ist bei uns. Your inadequacy does not define you. Deine Unzulänglichkeit definiert dich nicht. Because if God calls you, denn wenn Gott dich beruft, he gives you everything you need. Dann gibt er dir alles, was du brauchst. My past does not define me. Meine Vergangenheit definiert mich nicht. My mistakes do not define me. Meine Fehler, sie definieren mich nicht. My sins do not define me. Meine Sünde definiert mich nicht. What other people say about me does not define me. Was andere Leute über mich sagen, definiert mich nicht. The only thing that defines me. Das Einzige, was mich definiert, is what my daddy says about me. Ist das, was mein Daddy sagt über mich. If I mess up yesterday, wenn ich alles völlig durcheinander gebracht habe, it does habe not gestern, define me. That is not who I am. Dann definiert mich das nicht. Das ist nicht, wer ich bin. I am who he says I am. Ich bin der, was er über mich sagt. And he says, ich bin. I am the righteousness of Jesus Christ. Und er sagt, ich bin die Gerechtigkeit Jesu Christi. This is who I am. Das ist das, wer ich bin. And if I believe that, wenn ich das glaube, I will act like that. Dann werde ich auch so handeln. If I believe I'm a wretched, poor sinner, wenn ich denke, ich bin so ein elender, armer Sünder, I will put my faith in that. Dann werde ich auch meinen Glauben da hineinsetzen. And I will live that out. Dann werde ich genauso leben, ich werde das ausleben. I am holy. Ich bin heilig. That might sound crazy. Das klingt vielleicht verrückt. But that's in the Bible. Aber das steht in der Bibel. Paul calls the church holy. Paulus benennt die Gemeinde als Heilige. That's how he sees us. So ruft er sie an und so sieht er sie. Believe it and you will see it. Glaube es und wirst du dann auch sehen. So, the point is to act on what we believe. Der Punkt ist der, dass wir auch nach dem handeln, was wir glauben. And obviously faith is risky. Und ja, offensichtlich ist Glaube auch risikoreich. But if I act by faith, aber wenn ich im Glauben handle, I put myself out there, dann setze ich mich da diesen Dingen aus. And I trust that the Holy Spirit will back me up. Und vertraue, dass der Heilige Geist dahinter mir steht. And that's how it works. Und so ist es. It doesn't work any other way. Es funktioniert nicht anders. You see, I was on a road trip a few weeks ago. Vor ein paar Wochen auf einer Reise. And we stopped in at Nashville. Und da sind wir in Nashville angehalten. You know, I thought music capital of the world. Ich habe mir gedacht, oh, Welthauptstadt der Musik. Actually, it's one little street. Eine kleine Straße. With just country music. Und überall da ist Country Musik. I'm like, wow, it's really just country music. Ja, das ist nur Country Musik. I don't like country music. Und ich mag das eigentlich nicht so. Anyways, we were in front of this bar. Da waren wir dann vor dieser Bar. And this guy was sitting there. Und da saß dieser Mann. 23. So 23. Cowboy hat. Großer Cowboy-Hut. Kind of a sunny boy smile. Und hat so ein Lächeln aufgesetzt. Greeting people. Grüßt er die Leute. He wasn't drunk at that point. Er war nicht betrunken. But we just started talking to him. Fingen an, so mit ihm zu reden. We said, how are you doing? Hey, wie geht's dir so? And he told us his story a little bit. Und er hat so ein bisschen seine Geschichte erzählt. And he said, I was in Afghanistan in the war. Er sagt, ich war in Afghanistan im Krieg. And I lost my brother in the war. Ich habe auch meinen Bruder im Krieg verloren. And I lost my parents recently. Und vor kurzem habe ich meine Eltern verloren. And God and I, we have a problem. Und ich habe mit Gott ein kleines Problem. And also I lost my hearing. Ich habe auch mein Gehör verloren. On one ear because something exploded. Auf einem Ohr, weil da etwas neben mir explodiert ist. And I cannot turn my neck anymore. I tore a muscle. Und ich kann auch nicht mehr meinen Kopf so drehen, weil ein Muskel da gerissen ist. You have to turn my body if I want to. Ich muss mich da komplett umdrehen, wenn ich mich da umdrehen möchte. And so we say, hey, I'm so sorry, but I know God loves you. Du, das tut mir wirklich leid, aber eines weiß ich, Gott liebt dich. And if you don't mind, we see people getting healed, you know, we could pray for you. Und wenn es dich nicht stört, dass wir sehen immer wieder, dass Leute geheilt werden, können wir vielleicht für dich beten. And he's like, yeah, whatever. Naja, mach mal. And he had no faith. Er hatte nicht den geringsten Glauben. We said, we have faith for you. Aber wir haben Glauben für dich. Is it okay if I lay my hands on your shoulder? Ist okay, wenn ich meine Hände auf deine Schultern lege? Yeah, it's okay. Ja, ist okay. Okay. Well, thank you, Jesus. Danke, Jesus. Bless your muscles. Ich segne deine Muskeln. Be whole in Jesus' name. Sei ganz in Jesu Namen. Okay, test it out. Prüf das mal. He turns his head, his eyes go like, bing. Er dreht seinen Kopf, seine Augen gehen so, oh. He said, I can't believe it. Ich kann's nicht glauben. What did you do? Was hast du gerade gemacht? I know I couldn't do that a minute ago. Ich habe gewusst, also für eine Minute konnte ich das nicht. It's like, yeah, Jesus just healed you. Jesus hat dich gerade geheilt. So faith rises in us. So steigt der Glauben in uns. It's like, oh, we want to pray for your ear. Oh, wir wollen auch für deine Ohren beten. So pray for his ear. Ich bete für das Ohr. And we it was really loud on the street. Es war wirklich lauter auf der Straße. And I said, okay, can you hear that? Kannst du mich hören? So he whispers, my friend. Er flüstert zu meinem Freund. Yeah, I can hear that. Kann ich hören? He's like, can you hear that? Kannst du das hören? Yeah, I can hear that. Ja, das kann ich hören. Goes back and hello, and he starts talking. Und dann fängt er an zu reden. So I stand next to the guy and think I cannot hear that. Er steht daneben, denkt, das kann ich nicht hören. But he can hear it. Aber er kann es hören. God totally healed him. Er hat ihn völlig geheilt. So he had an encounter with the love of God. Er hat eine Begegnung mit der Liebe Gottes. This whole interaction maybe lasted 5 or 10 minutes. Das Ganze hat so vielleicht 15 Minuten gedauert. But he experienced God is there and he cares. Aber er hat erlebt, dass Gott einfach da ist und dass er sich um ihn kümmert. We were in Las Vegas. Wir waren in Las Vegas. Wow. Wow. It's not a good place. Kein guter Ort. Boom. So, I'm in this casino. Dann bin ich dann in diesem Casino. I want to play one machine one time. Ich möchte mit einer Maschine doch einmal auch gespielt Big haben. Big mistake. Riesenfehler. But the guy before me won a lot of money on that machine. Der Mann vor mir hat viel Geld gewonnen auf so I thought, this is the lucky machine. Ich habe mir gedacht, das ist die Gewinn bringt. But he took all the luck. Aber er hat all das Glück mitgenommen. But this lady rolls by in this wheelchair. Und dann kommt diese Frau mit einem Rollstuhl. Electrical wheelchair. Mit einem elektrischen We Rollstuhl. We talked to her and it's like, what Wir happened? Sprechen mit ihr. Was hat da passiert? Yeah, my daughter, she threw a vase at me. Meine Tochter hat eine Vase mir hinterhergeworfen. And I fell and I cannot walk at the moment properly. Und so bin ich gefallen, gestürzt und so kann ich jetzt nicht richtig mehr laufen. Oh, we're so sorry. Oh, das tut mir uns wirklich leid. Do you mind if we just quickly pray for you? Aber das nicht stören, wenn wir eben für dich beten. Anyways, we pray. Wir haben gebetet. And she's like, oh my gosh. Wow. All the pain is leaving my body. Der ganze Schmerz, der verlässt meinen Körper. And it's like, so simple. Ja, so einfach. It's just a simple prayer. Ein einfaches Gebet. But you put yourself out there by faith because maybe nothing happens. Aber du machst diesen Schritt im Glauben, denn vielleicht passiert da nichts. You know, sometimes nothing happens. Manchmal passiert da gar nichts. But sometimes nothing happens. Aber manchmal passiert gar nichts. And they're healed the next day. Und sind am nächsten Tag geheilt. Or it's a process. Oder es beginnt ein Prozess. Now my job is to be obedient. Meine Arbeit ist einfach, gehorsam zu sein. If the person is healed, I do not get the glory. Wenn die Person geheilt ist, ist das nicht meine Herrlichkeit. And if nothing happens, I do not take the blame. Und wenn nichts passiert, nehme ich mir auch nicht das einfach als Schuld an. Because the good news is, I cannot heal anybody. Weil das Gute ist, ich kann ja niemanden heilen. It's Jesus. Es ist Jesus. It's his presence. Es ist seine Gegenwart. So I just do what he told me to do. Ich tue einfach das, was er mir da gesagt I hat. I release healing. Ich setze einfach die Heilung frei. And say, bless you. Sei gesegnet. And I know every prayer is powerful and effective. Und ich weiß, jedes Gebet ist einfach mächtig und es ist wirksam. So for me personally, one of the coolest stories is with my dad. Und für mich eines der wirklich coolsten Geschichten ist die von meinem Vater. Last summer we had an kind of an argument. Am letzten Sommer hatten wir da so ein bisschen ein Disput. Also about Jesus. Und es ging da auch um Jesus. Said, Jesus was a Wanderprediger. Ja, Jesus war so ein walking preacher. And like that's your revelation after 20 years. Das ist deine Offenbarung nach 20 Jahren. Anyways. Na okay. So Dad. What do you think about me praying for your leg and your arm? Was denkst du, wenn ich da vielleicht für deine Füße, deine Beine und deine Arme beten würde? Because one leg was shorter and one arm was shorter. Weil ein Bein kürzer ist und ein Arm kürzer ist. And while I say that, I think, oh Jesus. Und wenn ich das so sage, denke ich, please oh Jesus, help. Bitte hilf mir, bitte hilf mir. So we sit down. So setzen wir uns hin. And take his legs and I command one leg to grow out. Und ich nehme sein Bein in die Hand und sage so, wachse hervor. And it wasn't really that visible. Und das war nicht so wirklich But sichtbar. But after a while I thought, this looks pretty even. Und dachte ich mir, naja, jetzt schaut es eigentlich so ziemlich gleich aus. Dad, what do you think? Was denkst du da? Yeah, it looks even. Das schaut es gleich so aus. So he gets up and is like, oh my gosh. Er steht auf und denkt so, wow. My hips are straight. Meine Hüften sind gerade. Wow. He had back pain, I don't know how long. Er hat Rückenschmerzen gehabt, ich weiß nicht wie lang. For long. Für lange Zeit. And then faith was rising in me. It's like, oh, cool. Und stieg in mir dieser Glaube auf. Let's pray for your arms. Lass uns auch für den Arm beten. And he puts his arms together and they're like, one arm is like, this much shorter. Und einer ist so ein Stück kürzer. So I command the arm to grow out. Und so befehle ich da, dass der Arm einfach wächst. And it starts growing and I'm like, wow, this is awesome. Das wächst so ganz langsam. And it grows and it grows and it grows and it grows over the other one. Und das wächst länger als der andere. I didn't learn that in Bible school. Das habe ich nicht gelernt in der Bibelschule. And like, stop growing. Stop, aufhören zu wachsen. I was like, what do we do now? It's like, well, I don't know, maybe grow the other one out. Vielleicht auch die anderen ein bisschen wachsen lassen. So the other one grows out to the same length. Das andere wächst dann like, auch zur gleichen Länge. Glück gehabt. So that's pretty good because in the evening he says none of his suits fit him anymore. Und das ist wirklich super gewesen, weil am Abend sagte er, also keiner seiner Anzüge passen mehr. Because he had to change the length of the arms. Weil er hatte zuvor also die Länge der Arme gekürzt. Now that is the power of God. Und das ist die Kraft Gottes. That is available. Die da bereit liegt. And if anything at all. Und wenn es da irgendetwas gibt. Tonight I want to stir just an expectancy and hunger in us. Was ich euch weitergeben möchte, dann ist es einmal, dass ich eine Erwartung und einen Hunger einfach in euch anfachen möchte. Life with Jesus is so much fun. Die Liebe Jesu ist einfach so eine Freude und Spaß. It's an adventure. Es ist ein Abenteuer. He has made us really incredible. Er hat uns einfach so unfassbar gemacht. We are his arms and his legs on earth. Wir sind seine Hände und seine Füße hier auf Erden. And probably many questions related to this topic. Und da mag es gleich viele Fragen gehen, die sich jetzt um dieses Thema drehen. But for me it's just important to remind us of our identity. Einfach wichtig, uns an unsere Identität zu erinnern. I'm a Christian. Ich bin ein Christ. Christ. Christus. On earth. Hier auf Erden. The body of Christ. Ich bin der Leib Christi. He left and we are his body on earth. Er ist aufgefahren und jetzt sind wir sein Leib. And I want to show you at the end one video. Ich möchte euch am Ende noch ein Video zeigen. Of a lady. Von einer Dame. Who was close to death. Die schon im Tod sehr nahe stand. Stage 4 cancer. Einfach Stadium, also vierte Stadium des Krebs. No hope. Keine Hoffnung mehr. and how God healed her. Und da könnt ihr sehen, wie Gott sie heilt. Wow, let's give him praise. Give him Thank you, Lobpreis. Jesus. Wow. Would you believe with me? Würde bitte einfach mit mir glauben. That these things will be normal. Dass diese Dinge einfach normal sein that werden. There will be no sickness in our midst. Dass keine Krankheit mehr in unserer Mitte ist. That people will walk through these doors and just get healed. Dass Leute einfach durch diese Türen kommen und geheilt werden. Even without prayer. Vielleicht gar ohne Gebet. During worship. Einfach während der Anbetung. That it will be normal. Dass einfach ganz normal Because ist. Because it is His will and it is in His heart. Das ist sein Wille und es ist in seinem Herzen. We connect our faith with His. Wir verbinden unseren Glauben Nothing mit seinem. Impossible. Mit ihm. Oh, nichts ist unmöglich. Would you? Würdet ihr das bitte tun? Is somebody here tonight who has pain in their left arm? Gibt es jemand, der Schmerzen hat in seinem linken Arm? Anybody? Who? You have pain? Okay, I believe Jesus will heal you tonight. Over there? Yeah, yeah. Let's go. There will be prayer teams waiting for you. Es gibt Gebetsteams, die warten auf euch. That's so amazing. Okay, let's pray. Lass uns beten. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you for the cross, God. Danke für das Kreuz. And all sickness, all disease, death. All die Krankheit. You took it all on your body, Jesus. Das ist auf dich genommen, die Sünde. And we want you to get the full reward, Jesus. Und wir wollen, dass du einfach deinen vollen Lohn erhältst. Everything you paid for. Alles, wofür du bezahlt hast. And I thank you for your blessings you're pouring out in these days. Und ich danke dir für die Segnungen, die du ausgießt in diesen Tagen. I thank you for this beautiful church, God. Danke dir für diese wunderschöne Gemeinde. You love your bride so much. Du liebst deine Braut so sehr. We're so close to your heart. Und wir sind so nah an deinem Herzen. And we thank you that we can join our faith with yours. Und danke, dass wir unseren Glauben einfach mit dir einen können. Believing that you will establish heaven on earth in our midst. Einfach zu glauben, dass du den Himmel hier auf Erden einfach begründen wirst. And people will get healed. Menschen werden geheilt werden. Saved. Gerettet werden. Delivered. Befreit. They will have breakthroughs in all areas of life. Werden Durchbrüche erleben. In relationships. Gute Beziehungen. At work. Bei der Arbeit. In finances. In Finanzen. They will live the blessed life you have paid for, Jesus. Wir werden das gesegnete Leben erleben. Thank you for who you are, God. Danke für der, wer du bist. I thank you that you do not withhold one good thing. Danke, dass du nicht ein Gutes vorenthältst. I thank you that we will not go to heaven. Danke, dass wir nicht in den Himmel kommen werden. We'll say, wow, you are not as good as I thought you are. Wir sind nicht so gut, wie wir uns gedacht haben. But we'll realize you're way better than we could ever imagine a dream of. Wir werden erkennen, dass du viel, viel besser bist, als wir das je hätten vorstellen können. You are love. Du bist ganz und gar Liebe. Everything you do or say flows out of love. Alles, was du tust oder sagst, es entstammt einfach deiner Liebe. And we love you tonight. Und wir lieben dich heute Abend. Thank you, Jesus. Wir danken dir, Amen. Jesus.